1 live. 4. Einen schönen guten Abend. Ja, ihr habt es gerade schon von Jürgen gehört. Heute darf ich hier im Cockpit von Klaus 4 sitzen. Ich freue mich darüber und ich hoffe, ihr habt Lust, mit mir die Stunde hier zu verbringen, bis dann Jürgen Domian nachher für euch da ist. Ich möchte heute Abend beginnen mit einem Track von Subtrack, der heißt Wonder Where We Land. If you're only passing by, if we were only passing time, I'm fine with that. Just let it be known that the moment's the sun into my heart. Just let it be known that the moment's the start of floating apart. And impermanence is so permanently with me, that's why I understand. Not forever you'll be with me. I wonder where we'll land. Yes, I wonder where we'll land. Yes, I wonder where we'll land. Yes, I wonder where we'll land. Cause I got shot up like a thrown up in the air. And I wonder where we'll land. But I'm not even scared. Just all the things we learn. Signals getting trapped. One among us, nothing more perfect. Understanding that I ain't perfect, but I'm not right for you. Wonder Where We Land hier in 1 Live 4 von Subtract. Subtract, der maskierte Mann aus London. Ich könnte den Titel salopp jetzt übersetzen mit Ich frage mich, wo wir gelandet sind und ich frage mich, wo wir angekommen sind. Sind wir alle schon im Advent angekommen? Ich finde es in diesem Jahr ein bisschen schwierig. Wir hatten einen sehr, sehr langen Sommer, wie ich finde. Und jetzt, jetzt klingeln langsam die Glöckchen und das Fest ist dann schneller da, als man es sich vorstellen kann. Ein Track, der mich durch diesen langen Sommer begleitet hat, also eigentlich eher durch den Spätsommer, denn am Ende des Sommers hatte ich ja schon mal hier die Gelegenheit, den Klaus zu vertreten. Da war ich sehr neidisch, dass ich dann nicht mehr die Gelegenheit haben würde, hier in dieser Show auch mal etwas von FX Twin vom neuen Album Syro spielen zu können. Das kann ich jetzt nachholen und speziell dieser Track, der passenderweise auch noch Xmas Avid heißt, der hat mich dann durch diesen langen Spätsommer, durch diesen Herbst begleitet und jetzt passt er auf einmal auch wieder. Vom Titel, aber auch von der Stimmung, wie ich festgestellt habe. Also ich habe damit wunderbare Sommertage verbracht und als ich vorhin durch die Straßen fuhr, hier zu dieser Show, fuhren vor mir zwei Fahrzeuge mit britischen Kennzeichen durch die Nacht und irgendwie fühlte ich mich dann mit der Musik von FX Twin, ich habe es dann vorhin schon mal gehört, ja, fast so, als wäre ich auf der britischen Insel und stellte fest, auch nachts bei diesen Temperaturen, so in Richtung Null, weihnachtlich, winterlich, taucht das Stück echt eine Menge. Deswegen jetzt heute Nacht hier in 1 live 4 vom letzten, vom neuen Album von FX Twin, Syro, Xmas Avid. Und dann kommen noch so ein paar Zusätze, ein paar Zahlen und dann ist auch noch davon die Rede, dass das der Thanaton Remix ist. Also das jetzt hier. We'll be right back. We'll be right back. Ihr hört 1 Live 4 und das hier ist Musik von Lia Isis vom Album Isis 1000 Eyes. Und da waren auch reichlich Glocken dabei und wie schon beim FX-Türen davor, finde ich, hat da schon eine gewisse Adventsstimmung. Vielleicht habt ihr mitgekriegt, dass neulich Campino von den Toten Hosen hier zu Gast war bei uns in 1 Live in meiner Show Clubbing auch und es ist viel geredet worden über das Weihnachtsstück. Über die Band Eld. Ich hätte ihm gerne auch nochmal einen alten Punkrock-Klassiker vorgespielt, den er sicherlich zu schätzen weiß, nämlich vom Basement 5, Last White Christmas. Das hört ihr jetzt schon im Hintergrund, die Nummer ist schon ziemlich alt, aber wie sich das für Punk-Geschichten gehört, so richtig anfangen zu stinken tun sie nie, weil sie irgendwie immer frisch bleiben. Last White Christmas. und ich im wirklichen Leben. Ich und ich in der Wirklichkeit. Ich fühle mich so seltsam. Ich fühle mich so seltsam. Ich fühle mich so seltsam. Ich fühle mich so seltsam. Ich und ich im wirklichen Leben. Die Wirklichkeit kommt, Wirklichkeit kommt, Wirklichkeit kommt, Wirklichkeit kommt. Ich fühle mich so seltsam. Ich fühle mich so seltsam. Ich fühle mich so seltsam. Ich fühle mich so seltsam. Ich und ich im wirklichen Leben. Ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich und ich im wirklichen Leben. Live 4 Musik von DAF gerade, von der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Eine Band, ein Duo aus Düsseldorf auch, die ungefähr zur selben Zeit angefangen haben oder vielleicht ein bisschen früher schon als die Toten Hosen, über die ich ja eben schon gesprochen hatte, über Campino. Es gab vor einigen Wochen, und damit begann eigentlich so meine Adventszeit, ein schönes Konzert von DAF, von der deutsch-amerikanischen Freundschaft und den Fehlfarben. Also den vielleicht, ich will gar nicht sagen unbedingt die einflussreichsten, aber sehr einflussreichen Düsseldorfer Truppen, Düsseldorf-Wuppertaler Truppen, muss man wahrscheinlich der Genauigkeit halber sagen, die in den späten 70ern, in den frühen 80er Jahren, ja, maßgeblich die deutsche Musikgeschichte beeinflusst haben und bei DAF eben auch ganz besonders nochmal die elektronische Musik infiziert haben, weil sie da auch mit ihrer Sequenzermusik einen ganz neuen Style in Bewegung gebracht haben oder in die Welt gesetzt haben. Es gibt da im Moment auch ein schönes Buch, das heißt Electricity oder Electricity, so muss man es wahrscheinlich betonen. In dem Buch wird diese Düsseldorfer Musikszene, speziell die elektronische in den 70er und 80er Jahren, beschrieben. Und ich war mit Jochen Rausch, der ebenfalls zu der Zeit Musik gemacht hat, bei diesem Konzert, und er hatte noch ein paar schöne Anekdoten zu erzählen aus dem Studio von Conny Plank, wo DAF eben seinerzeit ihre Musik aufgenommen haben. Ich und die Wirklichkeit habt ihr gehört, wie gesagt, von DAF. Und ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, mal wieder in diese alten Geschichten reinzuhören. Sie klingen immer noch sehr gut. Das hier ist jetzt ziemlich neu. Das ist ein Remix von den Adana Twins. Habt ihr vielleicht auch schon mal in 1 Live Clubbing gehört. Das Stück heißt El Diablo und ist von Juben Live und Annabel Englund. Und ich höre es im Moment sehr gerne. Ich würde am liebsten auch noch den Remix von I'm Aquarius, den mein lieber Kollege Lasse häufiger spielt, hinterlegen von dem Metronomy-Stück. Aber den Remix, den halte ich noch unter Verschluss. Diesen hier bekommt ihr jetzt, den Adana Twins Remix von El Diablo von Human Life und Annabel Englund hier in 1 Live 4. Standing in the light of the moon, is something gonna happen soon? I'd rather flow with the tide and keep my eye open. Nothing but a stranger to me, I know he's gonna set me free. I'd rather flow with the tide and keep my eye open. To up and leave. You said our love was written in the stars, but I never paid attention to my charts. And now I see how quick you must want to forget, 'cause you left the ring I bought you with your cigarettes. Well, I can finish up if you don't want them, and I can take the ring back where I got it from. I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe in, 'cause you're a novice and I'm a tourist. I'm not gonna say, I'm not gonna do. Yeah, I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it. Cause you're a Taurus, I'm Aquarius. I'm not gonna say, I'm not gonna do. Never thought about it sentimentally. Never saw just how much you thought I meant to me. Never learned about it at university. Never thought about it cause you're the first you see. And I'm aware of the procedure, but normally it's me that leaves her. I guess I'm finished up, it's time to move on. I'm taking the ring back to where I got it from. I can love it up, I can leave it. You said honey, yeah, best believe it. Cause you're a novice, I'm a tourist. I'm not gonna say, I'm not gonna do. I can love it, I can leave it. You said honey, yeah, best believe it. Cause you're a novice, I'm a tourist. We've had problems with notorious follow. That's what your friend said now. You're inside with them. I've seen our stars, but there's nothing aligning us. Cause I'm Aquarius, yeah, I'm Aquarius. I'm Aquarius, I'm Aquarius. I'm Aquarius, I'm Aquarius. I'm Aquarius, I'm Aquarius. I'm Aquarius, I'm Aquarius. I'm Aquarius, I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius. Schon gesagt, da wird es ein richtig tolles Remix-Paket geben. Das erscheint aber erst am 22. Dezember und deswegen habe ich mir das jetzt erstmal verkniffen, das heute hier zu spielen. Aber manchmal hört ihr den klasse Remix von I'm Aquarius natürlich auch in 1 Live Clubbing. Vor 2 Jahren hatte ich einen All-J Winter. Und in diesem Jahr bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich mit dem Album This Is All Yours so richtig durch die Weihnachtszeit komme. Aber wir hören hier Blood Flood Part 2 von All J. Schön, auf jeden Fall. are blind to the heart of blood, of blood to the heart of blood, of blood. It's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in. The day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seas of love, radiance is in you, as above so below. Together. Heavy Seas of Love von Damon Albarn, wobei der sich da ziemlich zurückgehalten hat vom Gesang her. Brian Eno ist der Mann, der da richtig leidenschaftlich gesungen hat. Heavy Seas of Love. Ich werde gleich am Ende der Stunde nochmal etwas von Damon Albarn spielen und das aus folgendem Grund. Er hat am 15. November ein ganz spezielles Konzert mit vielen Gästen gegeben, unter anderem auch mit Brian Eno, aber da waren noch ganz, ganz viele andere Leute dabei, in der berühmten Royal Albert Hall in London. Und ich hatte schon gehört, dass es ein tolles Konzert gewesen ist, aber es gibt das mittlerweile auch noch auf CD. Und damit ihr da auch ein bisschen was von der Stimmung mitbekommt, möchte ich das dann am Ende gleich nochmal spielen. Jetzt quatsche ich hier Storm Queen schon in den Text. It Goes On. Ein bisschen Nachtmusik für euch in 1 Live 4. Are you lying next to me? Let me get my head together. Day after day after day, it goes on. Day after day after day, it goes on. Day after day after day, it goes on. Day after day after day, I'm 1 Live 4 hört ihr. Und das hier ist Musik von Storm Queen, It Goes On. Und ich möchte mich damit schon fast von euch für heute Abend verabschieden. Ich freue mich, dass ihr die Stunde hier mit mir verbracht habt. Jetzt geht's gleich weiter mit Jürgen Domian. Ihr könnt ihn jetzt schon anrufen. 0800 220 5050. 0800 220 5050. Das ist die Rufnummer von Jürgen Domian und seinem Team. Und ich hatte euch versprochen, dass ich hier am Ende dieser Stunde jetzt nochmal diese spezielle Stimmung hier ins Radio zaubere, die am 15. November offensichtlich in der Royal Albert Hall in London geherrscht hat. Damon Albarn hat ein Konzert gegeben. Das klingt allerdings ein bisschen zu sparsam. Er hat ein riesiges Event dort zelebriert in dieser altehrwürdigen Halle. Er hat ganz viele Gäste auf der Bühne gehabt, ein Orchester. Ich war leider selber nicht dabei. Ich wäre da wirklich gerne gewesen. Aber es gibt das mittlerweile auch auf CD. Und unter anderem war auch Graham Coxon auf der Bühne. Also der Mann, mit dem er bei Blur viel, viel Musik gemacht hat. Und die beiden haben dann einen Klassiker gebracht. Und den möchte ich auch spielen. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Und mein Name ist Mike Litt. Gleich eine gute Zeit außerdem mit Jürgen Domian.